muertos por dentro, muertos los dos. Estamos muertos, muertos los dos. Oh, oh. Oh, oh. Si no hay amor, si no hay dolor, dame el golpe final. Dame tu mano y toma esta pastilla mortal. Libérate. Libérame. Te lo suplico, acaríciame una vez más. Sin sentimientos, muertos los dos. Estamos muertos, muertos los dos. Muertos por dentro, muertos los dos. Estamos muertos, muertos los dos. Estamos muertos, muertos los dos, muertos los dos, muertos por dentro. Possible direction comes a satellite, not of man's making.

I believe in you. Bereit.

Spectators, you know what you mean. We just lost spectators. Straße runter. Schaust nicht zurück. Im Kopf kreisen dir Gedanken über dein messliches Geschick. Der Hunger tritt dich in die Ferne und antwortet. Verfolgen, nimmst du nicht wahr? Du bist ganz woanders. Doch sie kommen, kommen, sind schon ganz nah. Du spürst ihren Atem, schaust nicht zurück. Du hast bisher alles ertragen. Also mach dies. Werf dich runter, tritt dir in den Unterleib, Schläge ins Gesicht. Du bist ja nur Gast, du wehrst dich nicht. Die schlagen dir ins Gesicht, die schlagen dir ins Gesicht. Dein Blut fließt im Pflasterschrank hinunter. Du bist ganz woanders, du siehst es nicht. Du siehst es nicht. Du siehst es nicht. It's a phobia. No. obsession. Something special.